1878 ist das Geburtsjahr des russischen Terrorismus. Ein ganz junges Mädchen, Vera Sasulitsch, tötet am 24. Januar nach dem Prozess der 193 Populisten den General Trepow, Stadthauptmann von Petersburg. Von den Geschworenen freigesprochen, entgeht sie darauf der Polizei des Zaren. Dieser Revolverschuss löst eine Sturzflut von Unterdrückungsmaßnahmen und Attentaten aus, von denen man schon ahnt, dass nur die Ermüdung ihnen ein Ende setzen kann. Im gleichen Jahr stellt Kraftschinski, ein Mitglied der Geheimgesellschaft Volkswille, die Grundsätze des Terrors in seinem Pamphlet Tod gegen Tod auf. Die Konsequenzen folgen auf die Grundsätze. Der deutsche Kaiser, der König von Italien und derjenige von Spanien sind in Europa Opfer von Attentaten. Ebenfalls 1878 schafft Alexander II. Mit der Ochrana die schärfste Waffe des staatlichen Terrorismus. Von nun an zeichnet sich das 19. Jahrhundert durch Morde aus, in Russland wie in Europa. 1879 neues Attentat auf den König von Spanien und fehlgeschlagenes Attentat auf den Zaren. 1881 Ermordung des Zaren durch die Terroristen des Volkswillens. Sofia Perowskaja, Ilja Bow und ihre Freunde werden gehängt. 1883 Attentat auf den deutschen Kaiser. Sein Urheber wird mit der Axt hingerichtet. 1887 Hinrichtung der Märtyrer von Chicago und Kongress der spanischen Anarchisten in Valencia, die folgende terroristische Warnung hinausgehen lassen. Wenn die Gesellschaft nicht nachgibt, muss das Böse und das Laster untergehen, wenn wir auch alle gleichzeitig zugrunde gehen sollten. Die 90er Jahre bezeichnen in Frankreich den Höhepunkt dessen, was man die Propaganda der Tat nannte. Die Heldentaten Ravachols, Vaillants und Henrys sind das Vorspiel zur Ermordung von Carnot. Allein im Jahr 1892 zählt man mehr als 1000 Sprengstoffattentate in Europa an die 500 in Amerika. 1898 Ermordung der Kaiserin Elisabeth von Österreich. 1901 Ermordung McKinleys, des Präsidenten der USA. In Russland, wo die Attentate gegen die zweitrangigen Vertreter des Regimes nicht aufhörten, wird 1903 die Kampforganisation der Sozialrevolutionären Partei gegründet, welche die außerordentlichsten Gestalten des russischen Terrorismus vereinigt. Die Ermordung Plewys durch Sassonow und des Großfürsten Sergei durch Kaljajew im Jahre 1905 sind der Höhepunkt dieser 30 Jahre eines blutigen Apostolats und beschließen für die revolutionäre Religion das Zeitalter der Märtyrer.